In den deutschsprachigen Ländern ist das Girokonto sehr wichtig. Im Alltag sagt man dazu einfach das Konto. Das Girokonto ist ein Konto für viele Transaktionen, wie zum Beispiel die Zahlung von Miete, Rechnungen oder für den Lohn. Was kann man auf der Bank oder zum Teil auch online machen? Hören Sie wichtige Ausdrücke und Ihre Erklärung. Wiederholen Sie die Ausdrücke nach dem Signal. Ein Konto eröffnen oder einrichten. Sie machen ein neues Konto auf Ihren Namen. Sie selbst sind dann der Kontoinhaber. Ein Konto auflösen. Das heißt, Sie kündigen ein Konto. Geld abheben. So sagt man, wenn Sie Bargeld vom Konto holen. Geld auf das Konto einzahlen. Das ist das Gegenteil von Geld abheben. Überweisen. So nennt man es, wenn Sie Geld von einem Konto auf ein anderes transferieren, ohne dies bar zu tun. Das Nomen dazu ist die Überweisung. Wenn Sie ein Online-Konto haben, können Sie Geld auch online überweisen. Geld abbuchen lassen. Sie können einer Firma erlauben, Geld von Ihrem Konto für eine bestimmte Aktion wegzunehmen. Die Firma darf dann den Betrag von Ihrem Konto abbuchen. Und auch diese Nomen sind wichtig für Transaktionen auf dem Konto. Der Kontoauszug. Der Kontoauszug ist ein Dokument. Darauf steht zum Beispiel, wie viel Geld aktuell auf dem Konto ist und wie viel überwiesen wurde. Die EC-Karte. Die EC-Karte oder Girocard ist die in Deutschland am meisten genutzte Debitkarte. Damit können Sie Geld am Geldautomaten abheben und in Geschäften bezahlen. Die PIN. Die PIN ist Ihre persönliche Identifikationsnummer. Man sagt dazu auch Geheimzahl. Mit der PIN und der EC-Karte oder Kreditkarte können Sie Geld am Automaten abheben oder in Geschäften bezahlen. Zur Wiederholung dieser Wörter finden Sie Übung 4 in Ihrem Begleitheft.